SWR 2 Feature. P gleich Phi von AB Gamma. Ein Schuldenwiderstandsoratorium. Prolog. Hi, I'm Larry. Probability, survival times, equality. Wir sind amerikanische Schuldner. Mikrokreditnehmerinnen in Indien. Ägypten. Griechische Billiglöhner. Zwangsgeräumte Spanierinnen. Flüchtlinge. Kreditkarteninhaberinnen. Arbeitende Arme. Und so weiter. Ich bin eine Person. Du bist eine Person. Sie ist eine Person. Er ist eine Person. Die Finanzmärkte brauchen uns. Jede einzelne von uns. Unser nacktes Leben. Hi, I'm Larry. Wir schulden euch nichts. Wir schulden euch nichts. Wir zahlen nicht für eure Krise. Wir zahlen nicht für eure Krise. Wir zahlen nicht für eure Krise. Wir geben keine Ruhe mehr. Basta! Absurde Entwicklung. Lateinisch absurdus. Zusammengesetzt aus absonus gleich misstönend und zurdus gleich taub, nicht verstehend. Oder die Schulden der einen sind das Vermögen der anderen. Absurdus, absurdus, absurdus, absurdus, absurdus. 70er Jahre, letztes Jahrhundert, in Amerika. Die Profite sinken, Fabriken werden geschlossen, das Wachstum schrumpft, Arbeit wird knapp und die Löhne fallen. Die Geldhäuser müssen den Leuten jetzt Kredit geben. Konsumentenkredit, Immobilienkredit, Kredit für Bildung, für Gesundheit, für Sommerferien. Larry Fink taucht auf. Im Auftrag einer Investmentbank entwickelt er den Handel mit verbrieften Immobilienkrediten. Das Verbriefungswesen explodiert. Kredite aller Art werden in eigens dafür gegründeten Zweckgesellschaften zu Paketen geschnürt, verbrieft und als Wertpapiere an den Börsen weiterverkauft. Jahrtausendwende. Überall auf der Welt. Die Geldhäuser geben immer mehr Kredite aus, weil sie die Schulden jetzt weiterverkaufen können. Verbrieft an andere Geldhäuser, die sie ebenso weiterverkaufen. Und so weiter. Für die Risiken der Verwandlung von Schulden in Geld P gleich Phi von AB Gamma haben sich Formeln gefunden. Es ist eine Wahrscheinlichkeitsgleichung zum Ausfallrisiko. Scheinbar präzise und Gamma eine willkürliche Zahl. Noch nie gab es derart viel Geld auf der Welt. Absurd. als die Formen sich als untauglich erweisen, die Geldhäuser sind mit faulen Krediten angehäuft und Lehman Brothers ist pleite, tritt der Staat als Retter auf und kauft den Banken die Schulden ab. Aus der Bankenkrise wird die Staatsschuldenkrise. Larry Fink hat seit geraumer Zeit eine eigene Vermögensverwaltung. Die sammelt Teile des stetig sich vermehrenden Geldes wieder ein, um es zu investieren und weiter zu vermehren. Rot-grüne und schwarz-rote Vertreter im deutschen Parlament Anfang des 21. Jahrhunderts. Formiert zu einem kleinen Chorensemble. Im Moment gibt es viele Veränderungen. Es gibt neue Finanzprodukte. Neue Finanzprodukte! Es gibt neue, innovative Ideen im Ausland. Neue, innovative Ideen! Dieser Tage steht in allen Medien der Finanzwelt, dass zur Verbriefung von Bankforderungen. Dass zur Verbriefung von Bankforderungen die erste Gesellschaft gegründet werden soll. Wir haben bereits einen Anstoß gegeben, die Verbriefung von Kreditforderungen zu erleichtern. Wir begrüßen selbstverständlich auch die Bemühungen der deutschen Kreditwirtschaft, mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau eine gemeinsame Zweckgesellschaft zu gründen. Um Kreditforderungen verbriefen zu können. Wir entschlacken die Vorschriften zum Kreditwesengesetz. Wir entschlacken die Vorschriften zum Kreditwesengesetz und führen die bestehende Überregulierung bei der Bankenaufsicht auf das notwendige Maß zurück. Der deutsche Finanzmarkt besitzt ein großes Potenzial. Unter Beachtung der ständigen Fortentwicklung der globalen Finanzmärkte in der kommenden Legislaturperiode weiter ausgebaut werden soll. Wir wollen den Verbriefungsmarkt ausbauen. Überflüssige Regulierungen abbauen. Wir wollen Produktinnovationen. Wir wollen neue Anlageklassen. Wir wollen Großgläubiger, Teil 1. Hi, I'm Larry. BlackRock! Der schwarze Riese! Größter Vermögensverwalter der Welt. Und Larry Fink, sein Vorstandsvorsitzender und CEO. BlackRock! Verwaltet 4,65 Billionen US-Dollar. eine Billion sind 1000 Milliarden. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen. I am just Larry. Black Rock, der schwarze Riese. Verwaltet 4.650 Milliarden US-Dollar. Das Geld der Superreichen. Das Geld von Rentenfonds. Von Staatsfonds. Von Versicherungen und so weiter. Black Rock. Einer der Haupteigentümer der Ratingagenturen Standard & Poor's und Moody's. I'm Larry everywhere. Ich bin überall Larry. I'm just Larry. Ich bin einfach nur Larry. Black Rock. Riese. An allen 30 Schwergewichten des DAX beteiligt. Miteigentümer von Adidas, Allianz, BASF, Daimler, Deutsche Bank, Lufthansa, Siemens und so weiter. Der schwarze Riese. An 600 Konzernen weltweit mit jeweils mindestens 5% am Aktienkapital beteiligt. Google, Apple, ExxonMobil, Microsoft, Nestlé und so weiter. Der schwarze Riese. Bei 15 der 20 wertvollsten Unternehmen der Welt einer der beiden größten Anteilseigner. Und wem gehört der schwarze Riese? 75% der Anteile gehören Merrill Lynch, eine Tochter der amerikanischen Großbank Bank of America, Barclays, eine britische Großbank PNC Financial Services, eine amerikanische Großbank. Und wem gehören diese Unternehmen? Die Bank of America gehört BlackRock, State Street, Vanguard, J.P. Morgan und so weiter. Barclays gehört BlackRock, Capital Group, dem Staatsfonds von Katar, der Herrscherfamilie von Abu Dhabi und so weiter und so weiter und so weiter. PNC gehört BlackRock, Wellington und so weiter. Etwa 150 Unternehmen, die sich alle gegenseitig besitzen und die Welt beherrschen. Und BlackRock? Der schwarze Riese! Mittendrin. Keiner kann Kredit wie wir. Keiner kann Kredit wie wir! Keiner kann Kredit wie wir! Man sagt uns, es sei unsere eigene Schuld. Lust auf ein Eigenheim. Lust auf ein Eigenheim, Lust auf ein Eigenheim. Top-Kredit zum günstigen Niedrigzins. In den letzten 40 Jahren haben wir immer mehr gearbeitet, um mit den steigenden Lebenshaltungskosten Schritt zu halten. Wohnen, Gesundheit, Bildung. Rufen Sie Ihren Kredit sofort ab. Rufen Sie Ihren Kredit. In schwierigen Fällen. Verlieren Sie keine Zeit. Ihr Bargeld steht bereit. In den letzten 40 Jahren haben wir immer mehr gearbeitet, um mit den steigenden Lebenshaltungskosten Schritt zu halten. Wohnen, Gesundheit, Bildung. Ohne Kredit wäre das überhaupt nicht möglich. Bildungskredit für schlaue Weg und eine Ausbildung zu finanzieren. Jetzt Bartage und Wohlfühlen. Mit dem günstigen Gesundheitskredit können Sie ärztliche Behandlungen schnell und unkompliziert finanzieren. Weniger als die Stabilität. Bünden Sie Ihre Darlehen zu einer Gesamtrate bei einer Bar. Einfache Umschuldung. Wem schulden wir das Geld? Wem schulden wir das Geld? Wem Ja, basta. Es reicht. It's enough. Es riefen die Indianos auf der Puerta del Sol in Madrid. »2010. In den Abgrund schauen.« Im Frühjahr dieses Jahres, da haben wir alle in den Abgrund geschaut. Geschaut. Es war Wachstum auf Pump. Wer hat das Kreditwesen dereguliert? Wer hat Verbriefungsmärkte gefordert und gefördert? Wer hat gedacht, man könne Schulden endlos in Geld verwandeln? Wer hat den Teufelskreis der Schuldenökonomie etabliert? Wer ist schuld an den Schulden? Wer ist schuld an den Schulden? Wer ist schuld an den Schulden? Sind es die Schuldner? Sind es die Schuldner? Wer ist sind es die Schuldner? Sind es die Schuldner? Sind es die Vertreter der Gläubiger? Sind es die Vertreter? Wer ist schuld? Sind es die Gläubiger? Wer ist schuld an den Schulden? Wer ist schuld an sind es die Schuldner, sind es die Schuldner. Im Frühjahr dieses Jahres, da haben wir alle in den Abgrund geschaut. Großgläubiger, Teil 2. All der Lärm der Zeit. Die Krisennachrichten aus dem Süden Europas. All der Lärm der Zeit verändert das menschliche Verhalten. Lärm, Lärm, Lärm. BlackRock hat 2010 eine Menge Geld in griechische Staatsanleihen investiert, darauf wettend, dass Griechenland im Notfall gerettet würde. Und dann sind auch noch die Risikoprämien für Griechenanleihen in die Höhe geschossen, nachdem Standard & Poor's Griechenland auf Ramschniveau herabgestuft hat. BlackRock ist einer der Haupteigentümer von Standard & Poor's. Wir müssen lernen, durch diesen Lärm hindurch zu blicken. BlackRock hat von der Krise profitiert und den Kurs seiner Aktie nach oben getrieben. So, what are we going to do, Larry? Die Regierungen reagieren. Ganze Nationen verändern sich. Gäbe es diesen Lärm nicht, würde ich mir mehr Sorgen machen. Insofern stimmt mich der Lärm über die Euro-Krise optimistisch. Die Regierungen im Süden Europas müssen die nötigen Reformen und Sparmaßnahmen angehen. Löhne senken, Sozialausgaben kürzen, privatisieren, öffentliches privatisieren, Wasser, Wälder, Inseln, Liegenschaften, Krankenhäuser, Wasser, Wälder. Die deutsche Regierung hat völlig Recht, darauf zu beharren. Das Verkehrswesen, Schulen, die Sozialversicherung, helfen. Und so weiter, und so weiter. Aber auch die Europäische Zentralbank muss mehr tun als bisher. Außerdem würden Regulatoren die Banken zwingen, mehr Eigenkapital vorzuhalten. Die Banken werden also ihre Gebühren erhöhen. Und mehr Geschäft wird auf den Kapitalmarkt abwandern. Außerdem würden Regulatoren die Banken zwingen, mehr Eigenkapital vorzuhalten. Die Banken werden also ihre Gebühren erhöhen. Und mehr Geschäft wird auf den Kapitalmarkt abwandern. In die Schattenbanken der Reichs. In die Schattenbanken der Reichs. Was ich vor allem sehe, ist ein riesiger Horizont, riesige Gelegenheiten. Eine spanische Kassiererin sieht rot und will ihr Leben zurück. Ein kleines Haus gekauft. Geld hatten wir keins. Der Bank hat das nichts ausgemacht. Die monatlichen Ratenzahlungen konnten wir gerade so bezahlen. Bei der Bank haben wir deshalb eine Versicherung abgeschlossen? Die Niedriglöhnerin und ihr Mann wollten sich mit der Versicherung gegen die in Spanien üblichen variablen Zinsen absichern. Gegen schwankende Rückzahlungsbeträge. eine Wette auf die zukünftige Entwicklung ihrer eigenen Zinsen. Euribor. Referenzzins für Bankgeschäfte in Euro. Annehmen sich bei vielen in Spanien abgeschlossenen Häuserkrediten die Höhe der Zinsen bemisst. Die Kassiererin und ihr Mann wussten nicht, dass sie eine Wette auf die zukünftige Entwicklung des Euribors abgeschlossen hatten. Wussten Sie überhaupt, was das ist? Euribor! Man hatte Ihnen gesagt, dass die Versicherung Sie vor dem steigenden Euribor schützen würde. Man hatte Ihnen nicht gesagt, dass Sie im Fall eines sinkenden Euribor draufzahlen müssten. Wenn der Euribor über den mit der Bank vereinbarten Zins steigt, zahlt die Bank die Differenz. Dann haben Sie die Wette gewonnen. Wenn der Euribor sinkt, zahlen Sie die Differenz. Dann haben Sie die Wette verloren. Obwohl wir die Versicherung hatten, ist die Ratenzahlung auf einmal von 800 Euro monatlich auf 1400 Euro gestiegen. Ich war verheiratet. Die 800 Euro haben wir miteinander gerade so bezahlen können. Inzwischen bin ich geschieden und kann keine 1400 Euro bezahlen. Verzugszinsen bedingt schuldet die Kassiererin einen Riesenhaufen Geld. Der Ehemann ist weg, der für ein Haus, das ihr nicht mehr gehört. Ein Leben lang Schulden abzahlen für ein Haus, das ihr nicht mehr gehört. Der Bank. Bank, das Haus. Und bin dafür und wenigstens bin dafür die Schulden los. Früher hatten wir Rechte. Wir hatten Rechte. Heute haben wir Schulden. Wir haben Schulden. Großrechte sind Schulden geworden. Ihr habt Schuld. Schuld habt ihr. Sagen die Gläubigen. Ihr. Ihr seid schuldig. Schuldig seid ihr. Mit Schulden rauben sie uns unsere Zukunft. Rücken den verschuldeten Menschen in den Mittelpunkt der Ökonomie. Mit Schulden regieren sie uns. Rücken den verschuldeten Menschen. Es spricht Alexis Tsipras, bevor er griechischer Ministerpräsident wurde. Στην αρχή είπαν, οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, γι' αυτό χρεοκόπησαν. Όταν οξύνθηκε όμως η κρίση, δεν τόλμησαν να το επαναλάβουν. Επίσης, είπαν ότι η Ελλάδα σώθηκε. Am Anfang sagten sie, die Griechen sind faul, darum sind sie bankrott. Als die Krise sich verschärfte, wagten sie nicht, das zu wiederholen. Sie sagten auch, Griechenland wurde gerettet mit dem Geld der Steuerzahler Nordeuropas. Sie haben wieder gelogen. Mit eurem Geld haben sie die europäischen Banken gerettet. Die Eurozone muss aus der Sparfalle befreit und ihre Teilung in Kreditgeber im Norden und Schuldner im Süden muss rückgängig gemacht werden. Wenn wir das reale Schuldenproblem in den Griff bekommen wollen, müssen wir der gegenwärtigen Politik ein Ende bereiten. Und ganz besonders eine Regierung, die sich den Begehrlichkeiten der Gläubigen unterwirft, die eine Politik der Armut, der Arbeitslosigkeit, der Verzweiflung betreibt. Wir wollen eine europäische Schuldenkonferenz für die gesamte Peripherie. Analog zur Londoner Schuldenkonferenz von 1953, die seinerzeit den Schulden Deutschlands gewidmet war und auf der der Erlass eines großen Teils der deutschen Schulden beschlossen wurde. Ich schlage vor, dass auch wir einen großen Teil der Schulden abschreiben und ein Moratorium auf Rückzahlung der Schulden erklären. Verhasst und ungültig. Retten wir uns, retten wir uns, retten wir uns. Angst vor dem Rektor. Hi, I'm Larry. Retten wir uns auch vor Larry Fink. Retten wir uns auch vor Larry Fink. Mir kommt der schwarze Riese, mir kommt der schwarze Riese, mir kommt der schwarze Riese. Großgläubiger, Teil 3. BlackRock hat einen Rechner. Sein Name ist Aladdin. Durch Aladdin kennt BlackRock das Finanzsystem in- und auswendig. 6000 Großrechner. Ein Riesendatensatz. Hunderte Millionen Kalkulationen pro Woche. Kann den Wert von Aktien, Staatsanleihen, Krediten, Derivaten, von ganzen Finanzportfolios in 0, nichts ermitteln. Hat im Auftrag der amerikanischen Regierung die faulen Kredite der geretteten Banken gemanagt. Hat im Auftrag der Troika die verschuldeten irischen und griechischen Banken durchleuchtet. 30 Millionen Euro hat das die Iren gekostet. Und 12 Millionen die Griechen. Griechen aller Länder, vereinigt euch. Was ist der Unterschied zwischen dem Griechenland zur Zeit der Perserkriege und heute? Damals wurden 300 geopfert, um den Rest des Landes zu retten. Heute verhält es sich umgekehrt. Mit der Krise Griechenlands und des Euro stand nicht weniger als die Stabilität des Euro auf dem Spiel, die Stabilität unserer eigenen Währung. Und in dieser existenziellen Krise haben wir Verantwortung für die Zukunft Europas übernommen. Und damit auch für die Zukunft unseres Landes. So wurde der Schutzschirm für den Euro gespannt und Griechenland geholfen. Und so wurde eben Hilfe auch mit strengen Bedingungen verbunden. Warum kann eine Bank, die pleite ist, nicht einfach pleite gehen? Und es geht hier um etwas Großes. Vielleicht vergisst man ja manchmal, dass es um etwas Großes geht, wenn nur von Krisenmechanismen, Stimmrechten, Verträgen, Stabilitätskultur, Rettungsschirm, IWF, Währung, EZB und viel mehr die Rede ist. Das ist alles technisch. Das ist alles technisch. Aber ich sage Ihnen, es geht um das Ganze. Griechenland retten, die Gläubiger retten, die Gläubiger retten. Das europäische Bankensystem retten. Deutsche und französische Geldhäuser retten. Den westlichen Kapitalismus retten. Den Kapitalismus retten. Es geht hier um etwas Großes. Es geht hier um etwas ganz Großes. Tritt auf den Plan. Europäische Zentralbank. Europäische Kommission. Internationaler Währungsfonds. Washington, Frankfurt, Brüssel. Troika verteilt Kredite. Vertritt die Interessen der Gläubiger. Treibt für sie Schulden ein. Schickt ihre Inspektoren. Die Rettung ist ein Kredit. Gekoppelt an Auflagen. Um die Einhaltung der Planziele zu gewährleisten, überträgt die griechische Regierung vor Vermögenswerte Griechenlands an den Privatisierungsfonds. Was verlangt die Troika neben dem Ausverkauf von Staatsbesitz noch? Die Kürzung von Löhnen, Renten und allen anderen Sozialleistungen. Was ist das für ein Kapitalismus, in dem die privaten Gläubiger immer reicher und die öffentlichen Schulden immer mehr werden? Ein Schuldenkapitalismus. Großgläubiger, Teil 4. 2014. Larry Fink sitzt bei der Abschlussveranstaltung des 44. Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums in Davos, wo die privaten Großgläubiger ihren Vertretern die Regierungsgeschäfte diktieren, neben Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzminister, Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank, Mark J. Carney, Gouverneur der Bank von England, Harushigo Kuroda, Gouverneur der Bank von Japan, Montek Singh Ahluwalia, Kabinettsminister in Indien. Was steht ganz oben auf der Agenda für die globale Wirtschaft, fragen sich der Großgläubiger und seine Vertreter. I find it very interesting when I talk to a lot of governmental officials. They're very happy when capital rushes in and then they start yelling at capitalism when capital rushes out. Ich finde es immer sehr interessant, wenn ich mit Regierungsvertretern spreche, die sehr happy sind, wenn Kapital reinrauscht, die aber auf den Kapitalismus schimpfen, wenn das Kapital wieder abrauscht. But we're going to have that behavior and unfortunately it's going to require much better domestic policy in all these countries. Wir werden es aber auch weiterhin mit diesem Verhalten zu tun haben. Und leider brauchen alle diese Länder eben auch ein viel besserer Innenpolitik. Beim deutschen Finanzminister rennt Larry Fink offene Türen ein. The most successful member states in Europe are members under program. Because they delivered what has to be delivered. Die erfolgreichsten Mitgliedsländer in Europa sind Länder im Rettungsprogramm. Denn sie haben geliefert, was geliefert werden musste. Ireland was very well. Portugal is doing very well. Spain did extremely well. Irland geht es sehr gut. Portugal macht seine Sache sehr gut. Spanien macht seine Sache extrem gut. Griechenland geht es viel besser, als irgendjemand noch vor 2 Jahren geglaubt hätte. Austerität tötet. Austerität tötet. Ich habe Vorhof flattern und kann mir die Medikamente nicht mehr leisten. Man hat mir die Rente um die Hälfte gekürzt. Manchmal rast mein Herz jetzt wie verrückt. 40 Jahre habe ich geackert. Und jetzt soll ich meinen Kindern Schulden hinterlassen. Keine von meinen Enkelinnen hat Arbeit. Xenia hat einen Master in Soziologie und Antigone ist Ärztin. Sie arbeitet unbezahlt in einem selbstverwalteten Gesundheitszentrum. Jeder Vierte ist ohne Krankenversicherung. Und in den öffentlichen Hospitälern fehlt es an allem. Sogar das Essen für die Patienten bringen dort Verwandte oder Freundinnen mit, erzählt Antigone. Ein Bekannter von mir hat sich erschossen, hat sich auf dem Syntagmaplatz vor das Parlament neben einen Baum gestellt und peng! Früher war die Selbstmordrate in Griechenland die niedrigste in ganz Europa. Dimitris hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. weil mein hohes Alter es mir nicht erlaubt, auf eine andere Art zu reagieren, sehe ich keine andere Lösung, als meinem Leben ein anständiges Ende zu setzen. Ob zwar, wenn ein Landsmann eine Kalaschnikow zur Hand nehme, ich würde ihn unterstützen. Ich möchte nicht im Müll nach Essen fühlen. Ich glaube, dass junge Leute, die keine Zukunft haben, eines Tages nach den Waffen greifen werden. Exit, Kreditverbriefung oder weiter mit der Verwandlung von immer mehr Schulden in immer mehr Geld. Gamma. Probability. Probability. Gamma. Equality. Survival times. Gamma. Gamma. Gamma. Gamma. Gamma. Probability. Probability. Copula. Survival times. Im Jahr 6 nach der Pleite von Lehman Brothers beschließen die europäischen Vertreter der privaten Großgläubiger, allen voran der deutsche Finanzminister, das Geschäft mit den Kreditverbriefungen wieder anzukurbeln. Wir arbeiten an der Wiederbelebung des Marktes für Hochqualitätsverbriefungen in Europa, der durch die Bankenkrise in Misskredit geraten ist. Es ist eine Wahrscheinlichkeitsgleichung zum Ausfallrisiko. Nur scheinbar präzise und Gamma eine willkürliche Zahl. Zehnerjahre, 21. Jahrhundert in Europa. Die Geldhäuser arbeiten auf Hochtouren. Die Europäische Zentralbank versorgt sie mit Unmengen von frischem Geld, das so gut wie nichts kostet. Die Geldhäuser verleihen das Geld dann teuer zur Staatsfinanzierung weiter. Und die Europäische Zentralbank kauft ihnen diese Staatsschulden später wieder ab und beschließt außerdem, den Geldhäusern auch Kreditverbriefungen abzukaufen. Europa steht vor der fundamentalen Frage, ob es sich in Richtung eines Verbriefungsmarkts bewegen will, der ebenso umfassend und liquide ist wie der US-Markt. Um das zu erreichen, wird der Verbriefungsmarkt allerdings bedeutend mehr öffentliches Sponsoring brauchen, als das bisher der Fall ist. Sagt ein Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank. Noch mehr öffentliche Armut. Noch mehr Schulden für uns alle. Und noch mehr Geld. Mehr Geld. Für die Geldhäuser. Mehr Geld. Für die Großgläubiger. Mehr Geld. Für die Vermögenden. Mehr Geld. Für die wenigen. Mehr Geld. Für das 1%. Gamma. Beraten lässt der europäische Zentralbankchef sich dabei von I'm Larry everywhere. BlackRock. Finale. Der schwarze Riese I'm Larry hat einen schwarzen Schwan vor Augen. Es ist mein schwarzer Schwan, dass wir eines Tages aufwachen und es massive soziale Unruhen gibt. Schaut, der schwarze Schwan. Wir zahlen nicht für eure Krise. Wir schulden euch nichts. So, what are we going to do, Larry? Ja, basta. Es reicht. Wir müssen lernen, durch diesen Lärm hindurch zu blicken. It's enough. Stanikja, sag zu viel. Basta. Mit Schulden habt ihr uns unsere Zukunft geraubt. Unser Leben, Leben. Wir machen ein Gesetz. Wir machen ein Gesetz. Enterben, die uns verschuldet haben. P gleich Phi von AB Gamma. Ein Schuldenwiderstandsoratorium von Barbara Eisenmann und Frieda Butzmann. Text Barbara Eisenmann. Komposition Frieda Butzmann mit Ute Kannenberg und Daniel Mattach. Es sangen und sprachen der Ölberg Chor und der Chor Judith Kriese aus Berlin. Außerdem Sven Oke Johansson, Judith Engel, Britta Ann Flexenar, Ute Kannenberg, Lennart Körber, Angelo Marinis, Daniel Matta, David Moss, Lars Rudolf. Regie Frieda Butzmann und Barbara Eisenmann. Ton und Technik Frieda Butzmann, technische Assistenz Aninetta Hecht, Redaktion Wolfram Wessels, Produktion Südwestrundfunk, Deutschlandradio Kultur, Norddeutscher Rundfunk 2015.